Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Und ja, heute ist es ein bisschen so ein lachendes oder auch ein weinendes Auge. Ich weiß gar nicht, wie man das so genau sagen kann. Denn wir haben den Verlust eines großartigen Schauspielers, eines Mannes von Welt zu beklagen. Adam West ist von uns gegangen, was für mich also wirklich schon tragisch gewesen ist. Adam West ist, ich glaube, 83 Jahre alt geworden, was schon ein stolzes Alter ist. Naja, und es war, glaube ich, wieder mal Krebs, der ihn dahin gerafft hat. Und das ist es ja irgendwie immer, wenn momentan die Prominenten sterben, dann ist es ja häufig eben Krebs, der das Ganze dann verursacht hat und scheint eben auch eine Krankheit der Moderne zu sein. Kann man jetzt mit dem Lebenswandel bestimmter Menschen dann und einem gewissen Lebenswandel erklären, kann man auch lassen. Also ich habe bei den Krebserkrankungen, Prominenten mit Krebserkrankungen der letzten Jahre immer auch das Gefühl gehabt, na, die hatten eben auch ein erfülltes Leben und haben sich dann auch nichts entgehen lassen. Und so ein gewisser Lebenswandel bringt dann eben auch gewisse Risiken mit sich, was allerdings auch den Verlust dieser Menschen nicht einfacher macht. Und Adam West ist da eben auch keine Ausnahme. Was bedeutet Adam West für mich? Und ich habe hier eine ganze Liste, eine ganze Aufzählung mit Dingen eben hier stehen, auf die ich so ein bisschen eingehen möchte, eben auch bevor ich dann im zweiten Teil der Sendung noch ein paar Comic-Reviews hinterher schiebe. Die gibt's heute auch noch. Aber ich möchte schon vorher im ersten Teil der Sendung darüber reden, was Adam West für mich bedeutet hat. Und es gibt ja immer so diese Theorie, dein erster Batman, dein erster Doctor Who, dein erster Superman, das ist dann auch so der Superman oder die Figur, die für dich dann definitiv ist. Und ja, Adam West war mein erster Batman. Ich habe Batman damals eben als allererstes wahrgenommen in der TV-Serie, in der 66er, sogenannten 66er TV-Serie, die damals Anfang der 90er Jahre dann zum allerersten Mal auf Deutsch bei Sat.1 ausgestrahlt worden ist, und ich habe das regelmäßig gesehen. Kannte als Kind auch den Kinofilm, der in den 60er Jahren so als Abschluss der Serie gelaufen ist. Bei uns hieß er Batman hält die Welt in Atem. Und das war für mich so ein Kleinod. Und ich habe erst später verstanden, dass der Tim Burton Batman aus den Filmen und auch der Batman aus der Zeichentrickserie, die alle ja auch so Anfang der 90er Jahre in mein Bewusstsein kamen, dass das dieselbe Figur sein soll. Und weil dieser Batman eben, dieser 66er Adam West Batman, so komplett anders war als alles andere, was damals so rumgehüpft ist an Versionen. Und die Comics kannte ich bei weitem noch nicht. Ich bin ja erst in den späten 90er Jahren überhaupt angefangen, regelmäßig Comics zu lesen. Und mit den Superhelden-Comics eigentlich auch erst noch viel später. Dementsprechend, also mein richtig echtes, vollständiges Batman-Comic, wo Batman eine eigenständige Heldenfigur ist, habe ich wahrscheinlich bis in die 2000er Jahre nicht gelesen. Obwohl mir Batman als Figur natürlich durch seine Auftritte im Fernsehen immer natürlich ein Begriff gewesen ist. Adam West hatte so einen ganz eigenen Status. Er hatte halt in den 60ern diesen sehr bunten, sehr abgedrehten Batman gespielt. Und ich glaube, alles, was er vor allem angefangen in den 90er Jahren gemacht hat, hat so ein bisschen auf diesem Kultstatus aufgebaut. Also ich glaube, dass Adam West sich nie wirklich von seiner Rolle als Batman lösen konnte, das aber auch nie wirklich wollte, sondern er hat sich in diese Rolle reingegeben, war sehr weltmännisch damit, hat gerne Geschichten aus der Zeit erzählt, eben weil es auch so zur Legendenbildung beigetragen hat, wenn die Person, die bei den Sachen dabei gewesen ist, dann auch selber noch davon erzählen kann. So, ich würde Adam West zum Teil in die gleiche Kategorie stellen wie Stan Lee, also so ein älterer Opa, der im Grunde genommen auf der Geburtstagsparty noch von früher erzählt, mit dem einzigen Unterschied, dass ich Stan Lee seine Geschichten nicht wirklich glaube, weil er so oft auch einfach von Mal zu Mal anders erzählt. Und Stan Lee hat halt einfach auch den, naja, ich sag's mal, Vorteil, dass von den Leuten, die ihm da widersprechen könnten, einfach keiner mehr lebt. Und diesen Vorteil, natürlich auch wieder in Anführungszeichen, den hat Adam West nicht, eben weil Burt Ward, sein alter Kollege, der damals ja dann Robin gespielt hat, ja noch am Leben ist und im Zweifelsfall ihnen dann auch widersprechen könnte. Ich weiß nicht, ob Adam West das in dem Sinne nötig hat. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. weil die Geschichten, die er erzählen kann, sind wild genug und interessant genug, dass man ihm gerne zuhört. Also ich empfehle sämtliche Podcasts mit Adam West und Kevin Smith, also wann immer Adam West bei Kevin Smith zu Gast gewesen ist, auf Live-Shows, auf im Podcast selber, Fatman on Batman. Das sind ganz tolle Podcasts, eben weil Adam West so dermaßen unterhaltsam ist. Also Kevin Smith ist ja dann auch schon ein Vielredner, aber das sind dann auch die Momente, wo selbst Kevin Smith ein Stück zurücktritt und sagt, jetzt bist du mal an der Reihe. Dieser Kultfaktor von Adam West hat vor allem auch dazu geführt, dass wenn er nochmal in der Popkultur in Erscheinung getreten ist, hat er meistens entweder sich selber gespielt oder so ein bisschen so Variationen auf Batman und hat noch viel Synchronarbeit gemacht, beispielsweise Anfang der 90er Jahre eben The Grey Ghost in der Batman animierten TV-Serie. Und The Grey Ghost ist praktisch auch dann eine Allegorie auf ihn als Batman, obwohl Batman natürlich da von Kevin Conroy gesprochen selber vorhanden ist, hat bei Cosmo und Wanda eine Figur namens Catman gesprochen, so wo man dann natürlich überhaupt nicht mehr lange nachdenken muss. So, das war eben auch so ein Typ in einem Katzenkostüm, auch Schauspieler, der sich dann aber auch als richtiger, echter Superheld rausgestellt hat, war dann auch wieder eine Parodie auf sich selber und ich glaube, eine seiner bekannteren Rollen, die dann auch ein bisschen einen größeren, abseits von Kinder, Cartoon und Popkultur dann Impact gehabt hat, war eben seine Rolle in Family Guy, wo Adam West, als er selber der Bürgermeister von Quahog gewesen ist und sich dann auch immer selber auf die Schippe genommen hat. Also Adam West war einer der selbstironischsten, selbstkritischen alten Stars, die also nicht irgendwie sich hingestellt haben und gesagt haben, ich bin aber jetzt hier der Superstar und ich habe nur diese eine Rolle wirklich gespielt und nicht viel mehr, aber ihr müsst mich dafür lieben. So war der nicht. Der hat sich gerne nach vorne gestellt, wurde auch gerne bewundert, aber man hat es ihm gegönnt. Das war so dieses Ding an Adam West. So, es gibt diese Legende über ihn, dass er mal irgendwann James Bond hätte spielen können oder sollen. Dem Ganzen steht entgegen, dass er kein Brite ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, diese Rolle James Bond ist erstmal Briten vorbehalten. Ist, glaube ich, in der Regel auch von Briten gespielt worden, ausschließlich. Aber irgendwie scheint es diese urbane Legende zu geben. Ich glaube, Adam West hat das gerne auch selber behauptet, dass er ganz kurz davor gewesen wäre, James Bond zu spielen. Dann wäre vielleicht auch seine Batman-Rolle nicht mehr so ganz besonders gewesen, weil er sich dann vielleicht mit James Bond nach vorne gestellt hätte. Durch die popkulturelle Bedeutung, die Adam West hatte, und die Batman vor allem dann, oder dieser Batman auch hatte, war James Bond vielleicht auch einfach gar nicht nötig, eben weil er dieser eine Batman gewesen ist. Und die Tatsache, dass es halt um Batman, um den 66er Batman, halt immer noch Medien gegeben hat. Es hat Comicreihen gegeben, die, glaube ich, bis heute laufen, also diese Batman 66 Comicreihen, die Crossover mit anderen Figuren haben. Es gab Batman 66 zusammen mit Wonder Woman 77, also mit der Linda Carter-Version von Wonder Woman. Aktuell läuft, glaube ich, eine Serie Batman 66 und die Legion of Superheroes, also wo Figuren zusammengewürfelt werden, die sich im Fernsehen niemals getroffen haben. Und damals auch die anfängliche Digital-Comic-Reihe Batman 66 hat Figuren in dieses Universum hineingebracht, die es damals noch gar nicht gegeben hat. Beispielsweise eben Harley Quinn, die ja aus den 90er Jahren kommt. Und die hat man dann eben auch für dieses Universum, für dieses Batman 66-Universum umgewandelt und es funktionierte. Das war so ein Retro-Gefühl nach dem Motto, ja, wir holen uns die Figuren zurück mit der gleichen Ansprachshaltung, mit den gleichen Witzen, mit dem gleichen Aussehen, mit dem gleichen Design und versuchen also nicht nur das Gefühl oder dieses Retro-Gefühl zurückzuholen, sondern auch so ein Stück weit das am Leben zu erhalten. Daneben eben auch noch die Figur Adam West zu haben, der dann auch, ich glaube, ich weiß gerade gar nicht mehr, welchem Verlag, eine Reihe hatte namens The Misadventures of Adam West, was so ein bisschen als Superhelden-Comic-Parodie funktioniert hat. Manchmal ein bisschen schief gewesen ist, keine Ahnung, aber so dieser 66er-Jahre Batman ist halt eine ganz besondere Figur und ein Stück weit ist mit Adam West jetzt auch diese Figur gestorben, weil man das Gefühl hat, okay, die Person, die diesen Batman personifiziert hat, dargestellt hat, er ist jetzt eben nicht mehr da. Es ist so ein bisschen Wehmut natürlich bei der ganzen Sache, weil Adam West diese Rolle nicht wieder annehmen kann. Er hat letztes Jahr in einem Animationsfilm nochmal Batman spielen dürfen. Batman Return of the Caped Crusader. Und den habe ich mir jetzt gerade just kurz vor der Aufnahme erst angesehen, weil ich einfach wissen wollte, kann diese neue Fassung vom 66er Batman, ja, wie wird diese Version diesem Batman gerecht, also dieser Film, dieser Zeichentrickfilm ihm gerecht, und das ist eben auch so, dass Adam West Batman spricht, Burt Ward spricht wieder Robin, und was ich ganz witzig fand, Julie Newmark, eine der Darstellerinnen von Catwoman, spricht eben auch Catwoman in diesem Film, und ansonsten sind alle Rollen mit anderen Sprechenden eben dann auch besetzt, das fällt auch nicht mehr so ganz auf. Ich fand den Film großartig, weil er was Ähnliches macht wie die 66er Comic-Reihe, nämlich hinzugehen und das Ganze ein bisschen zu modernisieren. Also das ist eine moderne Dynamik in diesem Universum drin. Es ist ein sehr modernes Drehbuch mit sehr modernen Twists and Turns. Es macht vor allem was mit dem 66er Batman, nämlich es nimmt ihn ernst. Es ist so ein Stück weit, die Serie war immer sehr bunt, und gerade wenn man sich so den Film anguckt, Batman the Movie oder wie er bei uns heißt, Batman hält die Welt im Atem, da rennt Batman halt irgendwann mit so einer komischen Cartoon-Bombe durch die Gegend und fällt hier auch dieser legendäre Satz, some days you just can't get rid of a bomb, und nachdem er dann also so versucht, die Bombe irgendwo in den Hafen zu schmeißen und immer wieder ja, Hindernisse findet, kleine Entenfamilie, eine Marschkapelle oder ich glaube Nonnen in einem Boot oder irgendwie sowas, deswegen er das jetzt gerade nicht ins Wasser schmeißen kann. Und er sagt dann eben diese legendären Worte, some days you just can't get rid of a bomb. Aber das ist eben goofy und absichtlich auch albern, und das macht dieser Film nicht. Also Batman geht in diesem Film einen etwas düsteren Twist durch. Das fand ich ganz spannend. Also Catwoman schafft es tatsächlich, nachdem dieses Vierergespann aus Joker, Riddler, Penguin und Catwoman eben anfängt, Batman wie normal auch zu behaken, mixt Catwoman praktisch ja so ein Gift an und verändert damit Batmans Persönlichkeit, und er macht eine Wandlung durch, die ich wirklich so ein Stück weit mit The Dark Knight Returns vergleichen würde. Also aus diesem bunten, lilafarbenen Bat-Kostüm wird plötzlich dieses blau-graue Kostüm. Das heißt, es wird genau eine Stufe düsterer und es ist nicht dieses schwarz-graue The Dark Knight Returns Kostüm, was halt auch in sich schon eine Parodie ist natürlich, auf sich selber zu sagen, okay, er wird jetzt düsterer und kriegt eben dieses blau-graue Kostüm, was ich witzig finde. Und Robin, der dann irgendwie sich dann mit Catwoman zusammentut, muss dann eben versuchen zu verhindern, dass Batman Gotham übernimmt, und praktisch dieser ganze Film wird dann am Ende durch so einen Duplikationsstrahler so ein bisschen zu Being John Malkovich, weil dann plötzlich nur noch Batmans in Gotham durch die Gegend rennen, und dem müssen eben Robin und Catwoman entgegenarbeiten. Sehr, sehr cooler Film. Man hört, dass Adam West damals schon sehr, ja, also man hört, dass Adam West halt auch alt war an seiner Stimme, und auch Burt Ward hat nicht mehr so dieses Jugendliche in seiner Stimme. Man hört beiden das Alter natürlich an, aber so als Reminiszenz an die damalige Zeit, also da einen Kevin Conroy hinzusetzen, wäre falsch gewesen, allein dadurch, dass es natürlich dieser eine Batman ist. Animationen sind manchmal ein bisschen humpelig, das geht mir schon ein bisschen auf den Keks. Ich fand so ein kleines Detail, hat mich also wirklich die ganze Zeit aufgeregt, und das war der Joker. Cesar Romero, der Darsteller vom Joker damals, hatte einen sehr feinen, ziseliert rasierten Schnurrbart, und der hat sich damals geweigert, den für die Rolle des Jokers abzurasieren, weil das wohl für ihn ein Status, halt auch ein Schönheitssymbol gewesen ist, da war er wohl sehr stolz drauf, und dann haben die ihn also für die Rolle immer übergeschminkt. Das heißt, du siehst an Cesar Romero immer den übergeschminkten Schnurrbart, und ich find's halt witzig, weil das ist in irgendeiner Batman Porno-Parodie tatsächlich auch mal aufs Korn genommen worden, wo die dem Joker halt tatsächlich auch diesen übergemalten Schnurrbart gegeben haben. Und das vergessen sie hier. Also das ist so ein kleines Detail, wo ich echt immer so ein bisschen so, immer wenn ich den Joker mir angeguckt habe, dachte ich auch, man, hätte das noch mit reingenommen, dann wäre es wirklich nochmal hundertprozentig perfekt gewesen. Ich mochte diese ganzen kleinen Anspielungen an die 66er TV-Serie, dass überall ein Schild dran war, so Bat-Labels praktisch überall dran gewesen sind. Dass es für alles irgendwie einen Bettgegenstand gegeben hat, und das Bettspray hier und das Bettgegengift und das Bettgegengegengift, und es ist also unheimlich verrückt und lustig gewesen, und irgendwelche, weiß ich nicht, so Offscreen-Twist nach dem Motto, ja, während du das gemacht hast, habe ich aber das gemacht, und dann hat man sich versucht, damit praktisch so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, wenn man nicht unbedingt wusste, wie man die Sache jetzt beenden sollte. Dann auch, dass Batman und Robin im im Polizeibüro stehen vom Commissioner Gordon und dann anfangen zu rätseln, also die Rätsel des Riddlers praktisch lösen können, so im Vorbeigehen und dann anfangen zu kombinieren und alles, also diese Detektivarbeit, die im 66er Batman sehr stark drin gewesen ist, wenn natürlich Batman und Robin immer sofort auf die Lösung gekommen sind, ohne dass sie großartig drüber nachdenken mussten. Aber das war ein Stilmittel dieser Serie und das bringt der Film eben auch mit. Die Musik ist super. Also ich kann den Film wirklich nur empfehlen und es gibt gute Nachrichten, denn es war bereits bei Release eine Fortsetzung angekündigt, Batman and Two-Face, wo eben mit Two-Face ein Charakter in dieses Universum gebracht wird, der ursprünglich, ich glaube, tatsächlich in die Serie hineingebracht werden sollte. Dieses Drehbuch ist aber, glaube ich, nie realisiert worden, nie gedreht worden. Und ich glaube, das bringen sie jetzt in Cartoonform zurück. Und die gute Nachricht ist, dass Adam West eben vor seinem Tod die Tonaufnahmen für diese Rolle noch gemacht hat. Ich bin gespannt, wie sie es machen, wenn sie noch so einzelne Szenen umschreiben müssen. Ob sie das hinkriegen mit dem vorhandenen Tonmaterial. Ich bin mal gespannt. Aber als dann die Nachricht kam, Adam West hat die Tonaufnahmen gemacht für die Fortsetzung, da war ich sehr erleichtert. Andere Anspielungen oder andere Auftritte dieses Batmans gab es auch noch in den 70ern mit dem Crossover mit Scooby-Doo. Da gibt's also ein ganzes Crossover eben tatsächlich mit der Scooby-Gang und Batman und Robin ist auch eine der klassischen Scooby-Doo-Folgen. Gibt, glaube ich, zwei etwas längere Cartoon-Episoden von, ich glaube, ungefähr 40 Minuten jeweils. Die sind auch sehr witzig, die kann ich also auch empfehlen, wenn ihr die mal irgendwo kriegt. Die gibt's, glaube ich, seit 2001 oder 2002 irgendwie auch auf DVD. Da sind eben diese beiden Crossover Scooby-Doo und Batman eben drauf. Die sind ein bisschen holprig und da sind die einzigen beiden Gegner der Gruppe sind immer Joker und der Pinguin. Also auch zwei Figuren, die man damals in den 60er, 70ern schon kannte, weil sie auch regelmäßige Schurken der 66er-Jahre-Version eben gewesen sind. Und sucht euch die mal raus, wenn ihr da nochmal die DVD arschen könnt. Ich habe die jetzt auch vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen. Also ich hatte das, glaube ich, als Jugendlicher schon mal irgendwo gesehen. Da liefen die mal irgendwo auf Boomerang oder auf Cartoon Network. Ich bin mir gerade unsicher, auf irgendeinem Sender liefen die mal tatsächlich. Besorgt euch die mal auf DVD, da gibt's die garantiert. Und dann, die sind wirklich sehr witzig, weil die natürlich so diese Dynamik dieser Scooby-Doo, klassischen Scooby-Doo-Serie haben, aber dann eben auch Batman und Robin da reinbringen. Und das sind schon die 60er-Jahre-Version dieser Figuren. Also das ist so, das sind nicht die Comic-Version, so die Version, die am ehesten noch an diese Art von Batman drankommt, ist die aus Batman The Brave and the Bold. Und auch da gibt's eine Folge, wo eben Scooby-Doo und seine Freunde nochmal auf Batman und Robin treffen. Da wird also auch an dieses Universum, an diese Begebenheit nochmal angespielt. Ist, glaube ich, in so einer Anthologieserie irgendwie mit Batmite drin, wo so drei oder vier kurze Abenteuer von so Alternativversionen von Batman stattfinden. Und da kann ich also auch empfehlen, die mal rauszusuchen. Da habe ich den Titel jetzt gerade nicht im Kopf, reiche ich aber im Zweifelsfall nochmal nach. Ansonsten holt euch einfach die komplette Batman The Brave and the Bold Serie auf DVD, die ist eh episch. Kann man nichts mit falsch machen. Das ist so dieses Ding, also das alles ist Batman für mich und in Abstufungen natürlich. Und auch Batman The Brave and the Bold, die TV-Serie, spielt eigentlich eher auf den 66er-Jahre Batman an, wenn es auch ein Stück weit die damalige Comic-Version sein mag. Es ist ja auch so ein Mix aus Silver Age und Golden Age Figuren, die dann so neben Batman herum auftreten. Manchmal auch ein paar sehr moderne Figuren, also es ist halt manchmal so ein bisschen so ein Mischmasch, ne? Du hast so den Golden Age Flash und daneben dann irgendwie den Booster Gold aus den 80er, 90er Jahren. Manchmal ist es auch ein bisschen durcheinander. Dann hast du irgendwie Jaime Reyes, den Blue Beetle dabei, der irgendwie aus den 2000er Jahren kommt. Da gibt's auch eine oder mehrere Folgen, wo der eben auftritt. Hast dann aber irgendwie auch klassische Versionen von Fire and Ice, also die Justice League in Batman The Brave and the Bold. Ist eigentlich die Justice League International aus den 80er, 90er Jahren, weil die eben genau mit diesen Figuren auch besetzt sind. Deswegen ist Batman The Brave and the Bold vielleicht eher so ein stilistisches Mischmasch, aber eben der Batman, der da ist, ist so dieser, na, ich löse jedes Rätsel sofort und ich finde jeden Hinweis und weiß sofort auch eine Art, wie ich damit umgehen kann. Und das ist auch ganz typisch für den 66er Jahre Batman. Ja, ich glaube, ich habe mir hier alles abgehandelt, bis auf eine Sache, nämlich DC hat, oder Warner, hat eben in Gedenken an Adam West, als die News kam, er sei verstorben, haben sie auf ihrem YouTube-Kanal eine der noch nicht ausgestrahlten Folgen von Powerless veröffentlicht. Und Powerless war so eine Art Sitcom, die im DC-Universum gespielt hat. Ich glaube, Vanessa Hutchinson, Ritzenpitzen heißt sie, glaube ich. Die war früher immer bei High School Musical unterwegs, hat da, glaube ich, diese Filme gedreht, bis sie sich mal irgendwann nackig ausgezogen hat und Disney das nicht gut fand. Das ist so alles, was ich über diese Frau wusste. Und irgendwie habe ich dann diese Folge geguckt und Powerless ist nicht ganz zu Ende ausgestrahlt worden und ist eben vor dem Ende der ersten Staffel abgesetzt worden. Und ja, leider kann man an der Folge, die DC da veröffentlicht hat, auch relativ gut sehen, warum. Die Serie ist einfach nicht gut und auch diese Folge ist nicht gut. Aber Adam West hat eben seinen vermutlich letzten Auftritt im Fernsehen und überhaupt dort eben absolviert und spielt da eben eine kleine Rolle von einem Funktionär von Wayne Enterprises. Alan Tudyk spielt da ja mit und der spielt da den Cousin von Batman, also von Bruce Wayne. Ich weiß gerade gar nicht, wie der da heißt. Ist auch vollkommen egal. Und irgendwie geht es da darum, dass dieses Büro geschlossen wird. Ich habe auch nicht wirklich begriffen, was die da tun. Jedenfalls kommt dann eben Adam West als Chairman irgendwie da im Vorstand, also Vorstandsmitglied, und soll dann eben darüber entscheiden, ob diese Firma geschlossen werden soll oder nicht. Hat dann immer so Monologe in die Kamera und durchbricht halt, genau wie es Batman getan hat, immer so ein bisschen die vierte Wand. Und die Leute gucken ihn halt dabei zu, wie er dann eben zu so einer Zimmerpflanze spricht. Und die verstehen halt nicht, dass er in der Sekunde so ein Fourth Wall Break gerade irgendwie macht. Und naja, genauso wie alle anderen Witze in der Serie fällt das alles so ein bisschen flacher. Also es ist so, das ist ein bisschen so dieses Big Bang Theory im DC-Universum, weil ganz oft eben so Superheldenfiguren so angedeutet werden. In der Folge ist es dann auch tatsächlich so, dass irgendwer Superkräfte bekommt und es ist ganz schlimm. Also ich kann komplett nachvollziehen, warum die Serie abgesetzt worden ist und habe dann auch kein weiteres Interesse dafür oder daran, das mal nachzuholen. Also alles, was mich an der Folge halt einfach begeistert hat, waren eben so die Anspielungen auf DC-Superhelden. Jedenfalls war es nicht wirklich gut und ich kann auch nicht wirklich hundertprozentig empfehlen, diese Serie zu gucken. Das war es irgendwie nicht. Aber eben so als kleine Dreingabe, dass Adam West eben da noch mitgespielt hat, hat DC eben und Warner auch gesagt, na gut, dann hauen wir die Folge nochmal raus, weil ja nicht davon auszugehen ist, dass die nochmal irgendwann im Fernsehen ausgestrahlt wird. Es ist so in Gedenken zu sagen, hey, wir haben hier noch was für euch, so ein kleines Schmankerl, guckt hier mal drauf. Das war schon ein kleines Augenmerk, was dann so der YouTube-Kanal von DC dann nochmal so bekommen hat. Aber selbst so losgelöst von der kompletten Serie war diese Folge einfach nicht wirklich gut. Deswegen lasst einfach mal die Finger von Powerless. Hat schon seine Gründe gehabt, warum das eingestellt worden ist. Das sind so die Sachen, die ich dazu zu sagen habe. Das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob klar geworden ist, wie wichtig Adam West mir gewesen ist, weil ich ihm halt auch immer mal wieder begegnet bin, entweder als Synchronsprecher oder eben auch als Mensch. Es ist halt wirklich ein Kindheitsheld für mich. Also Adam West als Batman-Darsteller ist einfach, man darf das nicht verwechseln. Es ist eine Version von Batman. Es ist unter den zahlreichen Versionen, die es von ihm gibt, eben eine Version, aber sie hat einen unheimlichen Kultfaktor. Also wenige Leute werden sich irgendwie an Batman of the Future erinnern, was ja so eine Zukunftsversion ist, wo auch gar nicht Bruce Wayne im Batman-Anzug gesteckt hat. Aber das ist eben auch eine gültige, existierende, alternative Version von Batman, an die sich aber die wenigsten erinnern werden. Und klar, so als Zeichentrick-Fan wird man das kennen, aber dass das so eine Bedeutung hatte, weil so viele Kinder damals damit aufgewachsen sind, also Kinder, die heute Erwachsene sind, heute zum Teil selber im Comic-Bereich tätig sind, die damit einfach, die das auch geprägt hat. Und deswegen ist Adam West, der diesen Batman dargestellt hat, eben auch so wichtig gewesen oder ist es ja weiterhin. Und wie gesagt, die beste Nachricht in dieser ganzen Geschichte ist eben, dass er diese Rolle vor seinem Tod noch zweimal darstellen durfte, wenn er sie auch nur sprechen durfte. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, auf die wir uns demnächst dann einfach auch mal freuen dürfen. Den zweiten Batman-Zeichentrickfilm. Genau. So, ich gehe jetzt in die Pause und nach der Pause mache ich noch ein paar Comic-Reviews. Bis gleich. Die Fortsetzung mit allen Comic-Reviews gibt es im zweiten Teil der Folge. Bis gleich, ihr Nasen. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos.